werden in beiden Richtungen bis Montag früh gesperrt. Soweit die Verkehrsübersicht. Bayern 2 Nachtmix mit Sabine Gietzelt. Es gibt heute wieder Musik im Hundeformat. Eine Ermutigung dazu gab es unter anderem von einem Katzenbesitzer, der meinte, jeder würde Hunde lieben. Und falls das doch nicht stimmen sollte, dann verlassen wir uns auf die Musik zum großen Wow. Future's so bright, I've gotta wear shades. Das könnte immer noch gelten, auch wenn dieser Hit der Band Timbuk 3 schon 1986 rauf und runter lief. Ihr Hundesong, den wir eben gehört haben, ist fast noch besser, wenn auch viel unbekannter. Eine ausgesprochen hundeaffine Band ist auf jeden Fall Queens of the Stone Age. Josh Homme hat 3 Hunde, der Queens of the Stone Age-Gitarrist Troy van Looyen hatte 4 Hunde, 2 Pudel und 2 ziemlich lautstarke Malteser Shih Tzu-Mischlinge. Auf einen Hundesong von Queens of the Stone Age warten wir zwar noch, aber ein paar gut befreundete Musiker, die Band Pucifer, haben einen aufgenommen. Es ist eine Hommage an den kleinen Hund des Frontman Maynard James Keenan, der, wie er mal gesagt hat, auf fast allen seiner Vocal Tracks zu hören ist, der Hund. Weil Hundedame Mohi nämlich immer mit im Studio, also im Aufnahmeraum saß und zu den unpassendsten Momenten gegrunzt, geseufzt, genießt oder gebellt hat. Oder zumindest hat das Halsband gescheppert oder eines der Spielzeuge gequietscht. Und jetzt versuchen wir mal herauszufinden, was genau der akustische Beitrag der kleinen Mohi auf Singularity war. Ein Song, den Keenan übrigens nur für den Hund und für niemanden sonst geschrieben hat. Singularity, Einzigartigkeit. Thank you. Als der Song geschrieben wurde, sah es so aus, als würde Hundchen Mohi sterben. Sie hat dann aber doch noch ein paar Jahre lang gelebt. Wenn Hund einen Song geschrieben bekommt, dann ist die Liebe womöglich doch stärker als der Tod. Ende der 80er Jahre drängte sich eine Band namens Jane's Addiction in die Aufmerksamkeit von zunächst nur Fans des aufkeimenden Grunge-Sounds, der damals noch die Alternative abseits des Mainstreams war. Später waren Jane's Addiction Headliner auf den großen Festivals, vor allem auf Lollapalooza, ein Festival, das Jane's Addictions Mastermind Perry Farrell ursprünglich mit ins Leben gerufen hatte. Es ist nicht mehr so viel zu hören gewesen von ihm in der letzten Zeit, aber im Frühjahr 2023 hat Perry Farrell neue Musik seiner beiden Bands, Jane's Addiction und Porno for Pirates, angekündigt, was auch immer daraus werden mag. 1990 hatten Jane's Addiction auf jeden Fall diesen großen Hit, Been Caught Stealing. Der Hund, der am Anfang zu hören ist, war Perry Farrells Hund, heißt es. Hübsche Frau ins Bein. Wow, wow. Er redet sich ein, der Klapperstorch zu sein. Sie glauben gar nicht, wie der an der Leine zieht, wenn er ein paar besonders hübsche Beine sieht. Mein Hund beißt jede hübsche Frau ins Bein. Wow, wow. Und ich lade sie dann zum Kaffee ein. Wow, wow. Und wenn sie um den Hals mir fällt und sagt, mein süßer Hans, dann wedelt er vor Freude mit dem Schwanz. Definitiv ein Hundesong. Wie viel Hund im nächsten Stück steckt, hört man vielleicht nicht die ganzen 5 Minuten, aber es ist mehr, als man denkt. Denn hier bellt nicht nur ein Hund, es spielt auch einer Klavier. We embody the spirit of motion. Our bodies in motion. We are bodies in motion. We dig down in the ocean, swing up to the stars. We own the moon and the earth. We're masters of Mars. We're bodies in motion. We embody the spirit of motion. Ancestors cowered in caves, afraid of the dark and the thunder. Wrapped up in black magic and rage, they were slaves to their hunger. Now we fly across mountains and plains, we know all about time and big numbers. Bodies in motion. We embody the spirit of motion. I love you with all my heart. You have my devotion. I loved you from the start. We're bodies in motion. We embody the spirit of motion. Through the weight of the world, eternal speed. Puts a dent in my shoulder, burning my spleen, burning my spleen. Some say the future is crowded, fighting for water and space. Chaotic and dark and loud, everything used up and taken. But I say the future's within the steel point of the mind. When we escape the ponder of time. to design religion. I would make it all about snow. No good or evil, and no suffering. Just perfect crystal speed. In ecstasy, ecstasy, ecstasy, ecstasy. Laurie Anderson featuring Lullabell. Der kleine Terrier von Laurie Anderson sitzt hier am Klavier. No kidding. 2010 hat Laurie Anderson zusammen mit Lullabell, Ivan Kang und John Sorn dieses schöne Stück auf die Platte Homeland gepackt. 5 Jahre später sollte sie Lullabell, dem klavierspielenden und malenden Hund, einen ganzen Film widmen, als er gestorben war. The Heart of a Dog hieß der Film. Ageless, won't you hear me out? The so-called strong in our house. water from above. Why does it seem like I'm the open eye? Man konnte ihn bei circa 2,5 Minuten hören, den Hund. Ansonsten gab es in diesem Song von June vielleicht eher Einsamkeit herauszuhören. Oder auch Wüstenromantik. Aber das vermutlich nur, wenn man weiß, dass das komplette Album von June, Odd One Out, unter dem Eindruck eines Besuchs in der marokkanischen Wüste eingespielt wurde. Und hier sind The One and Only The Who. The Who, masterly inspired by Keith Moon, der, wenn er nicht die Drumsticks oder anderes magisches Zeug in der Hand hatte, dann war es ein Hund. Man möchte denken, dass es gar kein echter Hund war, aber es scheint sich um die beiden Hunde von John Entwistle gehandelt zu haben, die sich hier eingemischt haben. Und wenn nicht, dann hat wohl kaum ein Mensch besser in einem Song gebellt, außer Paul McCartney vielleicht. Wir hören Tomahawk. We'll be right back. Tomahawk mit dem von mir sehr geschätzten Mike Patton. Der ist nicht nur Master eines Sound-Universums, musikalisch unglaublich vielseitig, Workaholic, nebenbei hat er Humor und er ist ein großer Hundefreund. Gemeinsam mit seiner französischen Bulldogge macht er seine Siesta. Das sanfte Schnarchen des Hundes kann man sich gut vorstellen, soweit also alles sympathisch an diesem Menschen. In einem Video von Tomahawk, eines seiner musikalisch ungezähmten Bands, spielt er auf Kampfhunde an, die aufeinander losgelassen werden. Aber es sind doch eher die Menschen, um die es eigentlich geht im Song Dog Eat Dog, den wir eben gehört haben. Es ging aber auch um Wettbewerb, um Unterdrückung und Einigkeit, sagte Meister Patton zu dem Song. Das kann auch nur einer. Prince singt von und mit Hunden und baut natürlich auch Pussycats ein. Unübertroffen, was seine Doggy Beats angeht. We've talked about it in letters and we've talked about it on the phone. But how you really feel about it, I don't really know. Yeah. Kathleen Hanna hat auf diesem Stück What's Your Take on Cassavetes zu einem großen thematischen Rundumschlag ausgeholt. Filmregisseure, Alkohol, Sexisten und Hunde. Es geht um all das in einem Song. Kathleen Hanna ist nicht nur bekannt von Bikini Kill, was meines Erachtens nach die Riot Girl Band überhaupt war. Kathleen Hanna hat später auch die eben gehörten Le Tigre gegründet. Außerdem ist sie Autorin und feministische Aktivistin. Warum hier ein Hund auf dem Stück zu hören ist, hat sich mir bislang zwar nicht richtig erschlossen, aber muss ja auch nicht. Hauptsache, man hört ihn. Hier der Pavlovsche Hund, das ist der mit dem Sabber-Reflex von Soviet Supreme Chien de Pavlov. Soviet Supreme haben Thomas Vetermann und Hervin Segullo ihre Band damals genannt. Französischer Elektropunk, Balkan-Hip-Hop, eine große Mischform ist ihre Musik. Die beiden würden sich heute womöglich anders nennen, aber ich denke, ihr Bandname Soviet Supreme ist ihrer Begeisterung für Wortspielerei geschuldet. Immerhin sind ihre Künstlernamen John Lennon und Sylvester Stallone. Da muss man bei den Namen gut hinhören, um sich auf die Schenkel zu klopfen. Noch eine Liebeserklärung an Hunde ist das als Musikclip getarnte Hundeleben der Band Die Sauna, starring Beagle Pepsi. Leider nur im Video, vielleicht wollte Pepsi nicht laut werden oder dachte nur ans Fressen. An der Tanke, Viertel nach 10, 200 Kippen und einmal Benzin, ich geh raus. Ich geh raus. Zwei Züge später, ein kalter Kaffee, hab mich verfahren, doch ist ganz okay, ich steig aus. Ich steig ein. Und du denkst, dass Hunde keine Sorgen haben, doch du irrst dich, auch Hunde haben Angst. Die Sauna. Überhaupt haben sich in der letzten Zeit einige deutsche Bands mit Hunden geschmückt. Nicht nur die Sauna, sondern auch die Nerven. Und die Türen waren auch schon dran. Die Türen sogar am frühesten. Welthundetag. Heute ist Welthundetag und wir gehen in den Park und lassen uns kraulen. Hundeseele baumeln. Heute ist Welthundetag. We'll be right back. lassen uns kraulen. Hunde, Seele, Baumeln. Heute ist Welthundetag. Die Türen mit ihrem unmissverständlichen Welthundetag. Hundefreunde wissen, dass der am 11. Oktober ist. Und auch ohne Welthundetag gilt das, was uns Leroy Troy zum Schluss mit auf die Fährte gibt. You gotta quit kicking my dog around. Country-Songs haben so oft recht. Viel mehr Nachtmix, Pop und Rewind über Hunde und andersartig Musikschaffende gibt es in der ARD-Audiothek zu finden. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabine Gietzelt. Me and Lem Briggs and old Bill Brown took a load of corn to town. Old Jim Dog, the Honorary Pup, he just naturally followed us. As we drive past the country store, a passel of yaps came out the door. Jim, he ran behind a box. They showered him with sticks and rocks. Every time I come to town, you boys go kicking my dog around. Makes no difference if he is a hound. You gotta quit kicking my dog around. They tied a tin can to his tail and ran him past the county jail. That just naturally makes me sore. Bill, he cussed and Lim, he swore. Every time I come to town, you boys go kicking my dog around. Makes no difference if he is a hound. You gotta quit kicking my dog around. No Bill Brown lost no time in a getting down. Whop them fellers on the ground for kicking my old Jim dog around. Jim seen his duty there and then and lit into them gentlemen. He sure messed up the courthouse square with rags and meat and hide and hair. Every time I come down, you boys go to kicking my dog around. Makes no difference if he's a hound. You gotta quit kicking my dog around. Bayern 2 präsentiert Joy Denalani. Hier steht die Zeit still, du verwirrst mich, bist zu viel für mich, spür wie du mein Willen. 1999 brachte sie deutschsprachigen Soul und R&B auf die Landkarte. Inzwischen singt sie auf Englisch. Ihren Groove und ihre Energie hat sie sich dabei bewahrt. Joy Denalani am 14. November in der Theaterfabrik München. Mehr Informationen unter bayern2.de. Der nächste Nachtmix läuft morgen um 23.05 Uhr auf Bayern 2. Eine schöne Auswahl an Musiksendungen und handgepickten Playlisten von den Nachtmix-DJs gibt's in der ARD-Audiothek unter Pop and Rewind. Grenzenlos hören. Bayern 2. Nachrichten.